Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute tödliches Spiel. Erster Teil. Normalerweise laden mich neue Klienten nicht gleich zum Essen ein. Herr Stadelmann zeigte sich jedoch großzügig und verabredete sich mit mir zu einem Mittagessen. Wir trafen uns in der großen Bahnhofshalle. Stadelmann schaute sich nervös um und lud mich in ein Fast-Food-Restaurant ein. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich den Eingang im Auge behalte. Das könnten Sie auch in einem teureren Restaurant tun. Hier vermutet mich niemand. Das ist der beste Schutz. Vor der Steuerbehörde oder Ihrer Frau? Ein Killer ist hinter. Und der Killer mag kein Fastfood. Der Killer weiß alles über mich, meine Gewohnheiten, auch meine Essgewohnheiten. Deshalb muss ich mich verstellen. Ich bin reich, kann dem Killer aber nur entgehen, wenn ich so tue, als wäre ich bettelarm. Wir könnten eine Weile tauschen. Für ein paar saftige Steaks lasse ich mich gerne erschießen. Sie nehmen das locker. Ich aber mache mir vor Angst in die Hosen. Die Toilette ist im Untergeschoss. Sie müssen mir den Killer vom Leibe halten. Weshalb reden Sie nicht mit dem Mann? Wenn Sie reich sind, könnten Sie sich freikaufen. Das geht nicht. Der Killer ist in meinem Auftrag unterwegs. Sie wollten erschossen werden und bereuen es jetzt? Im Anfang war es nur ein Spiel. Die Firma Life Game offeriert ganz spezielle Abenteuer. Vor ein paar Jahren gab es einen Film mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Life Game macht etwas Ähnliches. Sie bezahlen 50.000 Franken, die Firma setzt einen Killer auf Sie an und Sie müssen versuchen, möglichst lange zu überleben. Den Rekord hält ein brasilianischer Industrieller. Er ist seit 3 Jahren auf der Flucht. Und wie viele Millionäre wurden schon ins Jenseits befördert? Ja, die Killer schießen mit Plastikkugeln, die mit Farbe gefüllt sind. Nicht ganz ungefährlich, wenn sie beispielsweise ins Auge treffen, aber harmlos im Vergleich mit Schrot oder einer echten Kugel. Wer mit der Farbe markiert wird, der hat verloren. Und Sie möchten einen neuen Rekord aufstellen und ich soll Ihnen dafür den Killer vom Leib halten. Aus dem Spiel ist blutiger Ernst geworden. Was möchten Sie essen? Cheeseburger oder Fischburger? Danke, danke. Ich schaue den jungen Leuten beim Essen zu. Das sättigt genug. Ich habe aus der Zeitung erfahren, dass der deutsche Unternehmer Friedrich Klaus erschossen aufgefunden wurde. Klaus hat sich auch an dem Spiel beteiligt. Sie glauben, dass jemand die Spielregeln verändert hat? Na, bei der Firma Life Game will man davon nichts wissen. Was aber, wenn der Killer sich selbstständig gemacht hat? Vielleicht ist er verrückt geworden. Haben Sie Namen und Adresse des Killers? Ja, selbstverständlich nicht. Sie müssen bei der Firma Life Game ermitteln. Geben Sie sich als interessierten Kunden aus, um glaubwürdig zu wirken, müssten Sie sich aber etwas anderes anziehen. In meinem Schrank hängt ein Anzug, der nach Vorstandssitzung aussieht und wie eine Aktionärsversammlung riecht. Sehr gut. Ich bleibe im Untergrund, bis Sie den Killer unschädlich gemacht haben. Heute Abend besuche ich ein Konzert. Hip-Hop. Muss mich noch umziehen. Diese weiten Hosen sehen zwar albern aus, aber ich falle weniger auf, wenn ich mich so unter die Jungen mische. Stadelmann bestellte sich einen doppelten Cheeseburger und eine Riesenportion Pommes. Ich sagte ihm, dass ich an seiner Stelle in die Ferien fliegen würde, doch er schüttelte energisch den Kopf. Zum Spiel gehörte es, dass man nicht außer Landes floh. Ich besuchte die Firma Life Game und traf auf eine Frau, die lächelte wie eine gut bezahlte Glücksfee. Alle unsere Kunden kommen auf Empfehlung. Wir machen keine Werbung und wir legen auch keinen Wert darauf, dass unsere Dienstleistung einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird. Wenn Sie die Spielregeln akzeptieren, beginnt schon in einer Stunde die aufregendste Zeit Ihres Lebens. Und was ist, wenn ich es mir anders überlege und aus dem Spiel aussteigen möchte? Das geht nicht. Das gehört zu den Spielregeln. Die einzige Ausstiegschance besteht darin, zu kapitulieren, sich dem Killer auszuliefern. Und wenn der Killer Spaß daran hat, richtige Kugeln zu verwenden? Ja, So etwas ist noch nie vorgekommen und wird auch nie vorkommen. Unsere Killer werden auf Herz und Nieren geprüft. Es sind Spiele, perfekte Spiele, aber nicht mehr. Ich habe gehört, dass einer der Kandidaten vor ein paar Tagen erschossen wurde. Ja, ein schrecklicher Zufall. Mehr nicht. Möchten Sie sich am Spiel beteiligen? Barzahlung ist Bedingung. 50.000. Dafür kriegen Sie Nervenkitzel pur. Ein Erlebnis, das Ihr Leben verändern wird. Möchten Sie Referenzen? Einige der prominentesten und erfolgreichsten Männer dieses Landes haben sich an diesem Spiel beteiligt. Sie nahm einen dicken Aktenordner vom Gestell und zeigte mir einige Dankschreiben. Die Namen und Adressen der begeisterten Menschen waren allesamt diskret überklebt worden. Ich ging ins Polizeipräsidium und erkundigte mich nach den neuesten Errungenschaften in Sachen Kreuzworträtsel. Es gibt Dinge, die müssen sich nicht ständig ändern. Kreuzworträtsel sind wie Schach, ein Klassiker. Es gibt Rätsel, die sind so gut, dass man sie immer wieder ausfüllen möchte. Und was ist mit dem Killerspiel? Gehört das auch zu den Klassikern? Was für ein Killerspiel, Maloney? Leute, die dafür bezahlen, dass man einen Killer auf sie ansetzt. Ich habe davon gehört. Gelangweilte Menschen neigen zu Perversion. Das habe ich in einem Psychologiebuch gelesen. Beamte können sich keine Perversion leisten, weil sie immer im Dienst sind. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Früher spielen die Kinder den Straßenräuber und Polizist und heute spielen sie Schieß mich tot. Und die Erwachsenen machen daraus blutigen Ernst. Erwachsene Menschen dürfen tun und lassen, was ihnen Spaß macht. Solange die öffentliche Ordnung nicht darunter leidet. Wenn Millionäre sich erschießen, ist das ihr Problem. Wenn sie aber dafür einen Killer anheuern, dann müssen wir ermitteln und das geht auf die Kosten der Allgemeinheit. Ein Millionär, der sich gegen Bezahlung erschießen lässt, ist ein Schmarotzer, ein Nichtsnutz. Wenn Millionäre Geld ausgeben, um mit einem Ballon bei bitterer Kälte um die Erde zu fahren, jubeln die Menschen. Wenn ein Beamter sein sauer verdientes Geld in schöne Kreuzworträtsel investiert, dann erntet er nur Spott. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Das sagten Sie bereits. Gab es eigentlich in den letzten Wochen und Monaten eine Häufung an erschossenen Millionären? Zwei sind noch keine Häufung, Maloney. Zwei? Ich habe nur von einem gelesen. Der andere liegt im Kühlfach und wartet auf die Obduktion. Wurde heute Nachmittag gefunden. Üble Sache, Maloney. Erschossen in seiner Limousine. Klingt nach Life Game. Life Game? Das ist eine Versicherung. Wir fanden eine Karte dieser Firma bei dem Toten. Diese Millionäre sind alle überversichert. Ich habe von einem gehört, der 10 verschiedene Lebensversicherungen abschloss. Der Kerl hat alle Begünstigten überlebt. Irgendwie ist das ungerecht, Maloney. Steinreich zu sein und auch noch steinalt zu werden. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Er schüttelte betrübt den Kopf und griff sich ein Heft mit Schwedenrätseln. Ich fragte ihn nach dem Namen des Toten, doch er schaute nicht einmal hoch. Ich versuchte vergeblich, mit meinem Handy meinen Klienten zu erreichen und fuhr zurück in mein Büro. Bei der Firma Life Game empfing man mich mit skeptischen Blicken. Frau Ammacher hatte ihre Beine in enge Jeans verhüllt und machte auch sonst einen zugeknöpften Eindruck. Muss ich jetzt jedes Mal, wenn ein Toter gefunden wird, mit Ihrem Besuch rechnen? Nur wenn der Tote reich war und erschossen wurde und wenn man eine Visitenkarte Ihrer Firma bei ihm findet. Wir haben über 800 Kunden in der ganzen Welt. 423 davon sind aktiv. Einige beteiligen sich bereits zum zweiten oder dritten Mal am Spiel. Zwei unserer Kunden starben an einem Herzinfarkt, zwei brachten sich um und einer ermordete seine Frau. Naja, die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Wer in einer Lebenskrise steckt und sich am Spiel beteiligt, riskiert, noch tiefer in die Krise zu rutschen. Unter unseren Kunden hat es auch welche, die in dubiose Geschäfte verwickelt sind. Könnte es sein, dass auf die beiden Toten der gleiche Killer angesetzt war? Könnte, muss aber nicht. Unser Computer weist den Spielern die Killer zu. Darauf habe weder ich noch sonst wer einen Einfluss. Und wie suchen Sie sich die Killer aus? Durch Inserate, Mund-zu-Mund-Propaganda und die Vermittlung einer Agentur. haben Sie einen Vorzeigekiller, mit dem man sich unterhalten kann. Ich kann Ihnen die Adresse von Zodiac geben. Zodiac macht gerade Pause und ist normalerweise in Deutschland aktiv. Hat Zodiac auch einen bürgerlichen Namen? Ich werde ein Treffen arrangieren. Sagen wir, in einer Stunde im Waschsalon an der Weinbergstraße. Soll ich schmutzige Wäsche mitbringen? Ich möchte, dass dieser unsinnige Verdacht aus der Welt geschafft wird. Zodiac wird Sie überzeugen, dass wir ein seriöses Unternehmen sind. Alles nur ein Spiel. Aber was für eines. Als ich das Gebäude verließ, hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich schaute mich um, sah aber nur eine alte Frau, die an einer Gehhilfe die Straße überquerte. Ich fuhr mit dem Tram zum Waschsalon und fühlte mich noch immer beobachtet. Im Waschsalon setzte ich mich neben eine schlanke Blondine und wartete auf Zodiac. Die Blondine musterte mich. Ich bin Zodiac. Das ist aber eine nette Überraschung. Sie möchten sich mit mir unterhalten? Ich habe schon lange nicht mehr mit einem Killer geplaudert. Legen Sie los. Ich habe nicht ewig Zeit. In einer Talkshow würde man Sie jetzt fragen, ob Sie in Ihrer Kindheit missbraucht wurden. In einer Talkshow würde ich Ihnen eine scheuen und dafür Applaus ernten. Wie sind Sie zu der Firma Life Game gestoßen? Ich habe aus meinem Hobby einen Beruf gemacht. Sie haben früher in Ihrer Freizeit gekillt. Ich habe es schon immer geliebt, anderen einen Schrecken einzujagen. Meine Mitschüler überraschte ich mit Spinnen und Schlangen. Meine Liebhaber mit einem Rasiermesser. Es ist unbeschreiblich, welche Panik Männer kriegen, wenn ihr bestes Stück in Gefahr ist. Und heute jagen Sie reichen Männern mit der Pistole Angst ein. Es ist zwar nur ein Spiel, aber diese reichen Säcke winseln um ihr Leben, wenn ich sie im Visier habe. Diese Leute haben verlernt zu verlieren. Es macht Spaß, sie leiden zu sehen. Ist da die Versuchung nicht groß, einmal richtig abzudrücken? Das Spiel genügt mir voll und ganz. Ein reicher Sack, der sich in die Hosen macht vor Angst, ist unterhaltsamer als ein toter reicher Sack. Ihre Augen glänzten und ich rutschte ein wenig auf Distanz. Eine Stunde später verließ ich mit frisch gewaschenen Hemden und Hosen den Waschsalon und fühlte mich noch immer beobachtet. An der Tramstation tippte mir jemand an die Schulter. Ich bin Ihnen gefolgt. Sie waren bei der Firma Life Game und haben sich anschließend mit Zodiac getroffen. Gut beobachtet. Wozu aber der ganze Aufwand? Ich habe für die Firma Life Game gearbeitet. Ich kenne deren Methoden. Sind Sie Journalist? Privatdetektiv. Das ist gut. Das ist sehr gut. Endlich jemand, der sich um die Firma kümmert. Möchten Sie wissen, was ich weiß? Nur wenn Sie nicht mit Ihrer Kindheit beginnen. Die Spieler werden erpresst. Es beginnt alles ganz normal. Sie bezahlen 50.000 und das Spiel beginnt. Nach ein paar Wochen aber meldet sich jemand von der Firma Life Game bei den Spielern und verlangt 100.000. Oder aus dem Spiel wird blutiger Ernst. Wer nicht bezahlt, wird erschossen. Genau. Haben Sie dafür Beweise? Nein. Aber ich kenne Frau Amacher, die Chefin. Ich kenne sie sogar sehr gut. Intim, Sie verstehen. Im Bett hat sie mir davon erzählt. Und am nächsten Tag hat sie mich entlassen. Diese Frau ist eiskalt, ist ein Biest, eine Ratte, ein Aasgeier. Einfach unbeschreiblich, wie soll ich sagen? Die Frau ist einfach toll. Ich werde sie im Gefängnis besuchen und ihr Liebesbriefe schreiben. Er holte aus seiner Jackentasche einen Umschlag hervor, aus dem er ein eng beschriebenes Blatt Papier klaubte. Er las mir Passagen seiner Liebe vor. Und ich flüchtete und wurde beinahe überfahren. Wenig später rief mein Klient an und wollte mich dringend sehen. Wir trafen uns im Untergrund. Bevor ich mit dem Spiel begann, hatte ich einen Chauffeur. Heute fahre ich nur noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist schrecklich. Täglich muss ich mir die Geschichten anhören, die sich Menschen im Zug erzählen. Werden Sie von der Firma Life Game erpresst? Nein. Wie kommen Sie denn darauf? Ein ehemaliger Mitarbeiter behauptet, dass die Mitspieler erpresst werden. Und davon weiß ich nichts. Aber ich spüre, dass der Killer mir auf den Fersen ist. Zwei hat er schon auf dem Gewissen. Hier unten fühle ich mich sicherer als oben in den Straßen. Hier unten habe ich den Überblick. Sehen Sie die junge Frau da drüben? Sieht toll aus, finden Sie nicht? Los, auf den Boden, Stadelmann! Was soll das? Weshalb ziehen Sie an meinem Jackett? Ich zog heftiger und stellte ihm gleichzeitig ein Bein. Stadelmann fiel hin und ich kauerte neben ihn. Mein Blick wanderte zu der jungen Frau, die uns mit eisig blauen Augen beobachtete. Zodiac kam langsam auf uns zu, während sich um uns herum die Passanten amüsierten. Zodiac lächelte kalt, doch sie schien keine Waffe auf sich zu tragen und machte auch keine Anstalten, meinen Klienten anzugreifen. Stadelmann richtete sich auf und stieß mich weg. Wollten Sie sich wichtig machen, Maloney, oder sind Sie auf der Suche nach neuen Klienten, die sich von so etwas beeindrucken lassen? Diese junge Frau arbeitet für die Firma Life Game. So ist es. Aber ich bin nicht auf diesen Kerl angesetzt. Es wäre aber immerhin möglich gewesen. Ich mache Ferien. In meiner Freizeit bringe ich keine Männer um. Sie sind ein Killer? Aber ja doch. Ich trage weder eine Sonnenbrille noch ein Dreitagebart. Es gibt mehrere Frauen, die für Life Game arbeiten, meistens Studentinnen. Daran habe ich nicht im Traum gedacht. Jetzt muss ich mich auch noch vor den Frauen in Acht nehmen. Das ist auch im richtigen Leben empfehlenswert. Ich steige jetzt in den Zug. Ich hoffe nicht, dass mich einer der Herren begleiten möchte. Verschwinden Sie! Und wehe, Sie verraten meinem Killer, wie ich jetzt aussehe. Das ist nicht nötig. Fast alle unserer Kunden tragen Brillen mit Fensterglas und fast alle tragen einen Bart und färben sich die Haare. Meine Haare sind nicht gefärbt. Das sagen alle. Sie stieg in den Zug und mein Klient blieb verunsichert zurück. Ich nahm ihn mit in mein Büro. Er rümpfte die Nase, als er meine Möbel sah. Ich verachte Männer, die ihr Zuhause vernachlässigen. Solange sie mich großzügig bezahlen, dürfen sie mich verachten, so viel sie wollen. Darf ich das Fenster öffnen? Meinetwegen. Wie kann man nur so leben? Ihr Büro sieht aus wie eine Müllhalde. Jetzt reicht es aber. Die Zeitungen sind so gut wie neu und ungelesen. Und was ist das? Die Reste einer Pizza. Mir wird gleich übel. Die Toilette ist nebenan. Ich werde sauber machen. Ich muss sauber machen. Sonst halte ich es hier keine Stunde aus. Wo ist der Staubsauger? Es dauerte eine Weile, bis mir wieder einfiel, wo ich ihn hingestellt hatte. Er stand einsam im Schrank, neben meinem zweitbesten Mantel. Stadelmann suchte eine Steckdose und ich suchte das Weite. Vor dem Bürohaus, in dem die Firma Life Game eingemietet war, traf ich auf einen fleißigen Beamten. Wir müssen jedem Hinweis nachgehen, Maloney. Uns wurde gemeldet, dass eine Frau in diesem Bürohaus mit einer Standarte bedroht wird. Eine Standarte ist ein Fähnchen. Damit kann man nicht mal Fliegen bedrohen. Was aber, wenn die Frau sich in der Aufregung versprochen hat? Wir haben das Gebäude umstellt, Maloney. Wir werden mit Tränengas das Büro der Firma Life Game stürmen. Heißt die bedrohte Frau Ammacher? So ist es, Maloney. Sie kennen die Dame? Doch nicht etwa eine ihrer hysterischen Klientinnen? Vielleicht sollten wir das Gebäude ohne Rücksicht auf Verluste stürmen. Sie könnten sich als lebender Schutzwall zur Verfügung stellen, Maloney. Es verging beinahe eine Stunde, in der mehrere Personen das Gebäude betraten und andere es verließen. Schließlich wurde das Gebäude gestürmt. Ein Polizist brach sich ein Bein, als er das Treppenhaus erklimmen wollte. Frau Ammacher war gesund und munter. Im Namen der Rose, Sie sind alle verhaftet. Was soll das? Verhaften Sie Herrn Neumann, er belästigt mich. Das stimmt nicht. Ich habe meiner großen Liebe lediglich ein Ständchen gebracht. Und deshalb haben Sie die Polizei verständigt? Er hat mich mit dem Ständchen belästigt. Und die Polizei denkt, er hätte Sie mit einer Standarte bedroht. Ach, ich gebe ja zu, dass ich die Lage ein wenig dramatisiert habe. Aber was sollte ich tun? Herr Neumann wird schnell zudringlich. Und ob ich das werde? Du hast es gemocht. Aber jetzt mag ich es nicht mehr. Ich habe dich aussortiert aus meinem Leben. Sie möchten in getrennten Zellen untergebracht werden. Ich möchte, dass Sie Herrn Neumann aus diesem Gebäude entfernen. Nicht ohne einen Kuss. Och, jetzt reicht es aber. Ich liebe ihn nicht mehr. Meine Liebe reicht für zwei. Und meine Geduld für eine ganze Stadt. Herr Neumann behauptet, dass die Firma Life Game die Spielkandidaten erpresst. Oh. Und du wagst es, so etwas zu behaupten? Du hast mich verletzt. Ich war verzweifelt. Sie haben die Firma aus Liebeskummer angeschwärzt. Ja, es gibt keine Erpressung. Von was redet dieser Mann? Wer erpresst hier wen? Und was ist mit der Standarte? Ich erwarte eine Erklärung. Auf der Stelle! Wir haben die Kontrolle über einen unserer Killer verloren. Er hat sich in unsere Datenbank eingeloggt und ist so an die Adressen der Spielkandidaten gekommen. Jetzt bringt er alle um. Das ist entsetzlich. Und du hast es gewusst? Naja, er rief mich gestern Nacht an. Er sagte, dass er auch mich töten werde. Und wie heißt der Killer? Condor. Condor ist ein Vogel, Maloney. Könnte es sein, dass diese Frau einen Vogel hat? Condor hat mir gesagt, wen er als nächstes töten wird. Stadelmann. Uli Stadelmann? Das ist mein Klient. Jetzt ist mir alles klar. Sie haben wieder mal einen Klienten, Maloney. Gratuliere, soll ja nur noch selten vorkommen. Und natürlich ist dieser Klient in Lebensgefahr. Das ist ja ganz normal. Ich versuchte dem Polizisten die Lage der Dinge zu erklären. Es dauerte unendlich lange, bis er begriff. Noch länger dauerte es, bis wir mit Blaulicht durch die Straßen fuhren. Als wir in mein Büro stürmten, kniete mein Klient auf dem Fußboden und ein junger Mann richtete eine Waffe auf seine Stirn. Helfen Sie mir, Maloney, er will mich erschießen. Verschwinden Sie beide. Der Kerl hat dafür bezahlt, dass ich ihn erschieße. Das ist aber verboten, junger Mann. In diesem Land dürfen Bürgerinnen und Bürger nur auf der Flucht erschossen werden. Mit einer Dienstwaffe. Genau. Erschießen Sie ihn. Er ist ein Killer. Weshalb haben Sie die Spielregeln geändert, Condor? Sie wissen, wer ich bin? Dann muss ich Sie nachher auch erschießen. Vielleicht sollte ich mich so lange in meine Dienstlimousine zurückziehen. Was meinen Sie, Maloney? Wir sollten dem jungen Mann Gelegenheit geben, uns seine Motive mitzuteilen. Ihr hasst uns, weil wir reich sind. Sie kann er damit nicht gemeint haben, Maloney. Diese reichen Parasiten, die sich langweilen und die sich solche Spiele ausdenken, kann ich nicht ausstehen. Sie sind reich, sie könnten mit ihrem Geld die Welt verändern. Und was tun sie? Sie werfen ihr Geld zum Fenster hinaus. Aus meinem Fenster hat er nichts geworfen. Ach, Sie sind ja bloß neidisch. Sie möchten selber reich werden. Also gut. Ich zahle Ihnen 1.000 Franken, wenn Sie mich am Leben lassen. 1.000? Mehr ist Ihnen Ihr Leben nicht wert? Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass ich in 10 Minuten Feierabend habe. Deshalb werde ich jetzt meine Dienstwaffe ziehen und Sie erschießen, junger Mann. Nur zu! Aber zuerst erschieße ich diesen Geldsack. Ich zähle jetzt bis 3. Wir sollten alle in Deckung gehen. 1. Bitte nicht. Ich habe Karten für die Verdi-Aufführung im Opernhaus vom Wochenende. 2. Sie können Verdi im Jenseits grüßen, wenn ich abdrücke. 3. Weshalb schießen Sie nicht? Ich habe lediglich gesagt, dass ich auf 3 zählen werde. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will nach Hause. Der Condor setzte die Waffe an und ich sprang ihm ins Kreuz. Ein Schuss löste sich und durchlöcherte mehrere Zeitungen, die mein Klient für mich säuberlich gebündelt hatte. Stadelmann tastete seinen Körper nach einer Schusswunde ab und der Polizist suchte umständlich nach den Handschellen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliches Spiel, 3. und letzter Teil.